Ich frage, dass ich dann, dass der Typ dringend Hilfe braucht. Dabei bräuchte keine Hilfe und fasst mir an den Kragen. Leg hat er, glaub ich, auch im Fleisch, tummelt sich die Magen. Der Spaß ist aus, ich geh nach Haus, bewaffnet tu ich mich. Der Schrubber fest in mein Hand, den Typ lass ich nicht im Stich. Ich renne schnell an aus mir und lock sie an mit einem Bier. Sperr ich sie im Keller ein, wasch mir sein Bewusstsein. Mein Schrubber putzt sie alle blank, bald gibt's keine direkt mehr Land. Bald gibt's keine direkt mehr Land. Auf der Reinigung ist die komplette Antifa.